Teil 4. Mein Jahr in Irland. Du hörst eine Reportage im Schülerradio. Janina berichtet über ihren Aufenthalt in Irland. Lies zuerst die Aufgaben 15 bis 20. Du hast dafür eine Minute Zeit.